Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review von Rinka King. Mein Name ist der Hirsemann und ich präsentiere euch heute die neueste Ausgabe von Rinka King. Ja, in dieser Ausgabe gab es viel hochklassiges Wrestling zu bestaunen und wir sprechen heute unter anderem über die Titelverteidigung unseres aktuellen Champions sowie um das Tag Team Tournament. In diesem geht es nämlich darum, herauszufinden, wer die neuen Tag Team Champions werden. So, kommen wir nun zur Review. Also die Rinka King Episode vom, warte mal, hier steht 2012. Kann das sein? Ist heute der 13.11.2018? Spaß, liebe Leute, natürlich ist jetzt 2018. Ich bin euer Hirsemann, ich bin wieder zurück hier bei Reds. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich mal was von mir hören lassen habe. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue mal wieder auf meinen alten Facebook-Account rein. Und dann habe ich prompt wieder ein paar nette Leute getroffen von damals. Unter anderem auch natürlich den Dennis von Reds. Und man kam halt ins Gespräch, wie es einem geht und was man so macht und was man vor allem auch so gemacht hat und ob man natürlich noch WWE oder Wrestling-Fan generell ist. Und da ich ja längere Zeit nicht mehr aktiv war auf dem Hirsemann-Account und dementsprechend auch das Wrestling ein bisschen gemieden habe, habe ich das Ganze jetzt auf ein gesundes Level zurückgefahren und gucke mir jetzt halt die WWE-Shows, auf jeden Fall die Weeklies an in Highlight-Form und die Pay-Per-Views auf WWE Network meist ganz. Und so kam man halt ins Gespräch und man ist eigentlich so auf die Idee gekommen, hey, wenn der Hirsemann wieder da ist, also das Hirsemann, das Rinka King Review, das war ja eigentlich ganz cool. Warum kann man dann nicht einfach nochmal was machen? Und dann habe ich halt den Dennis gefragt, ob noch irgendwie ein Segment oder so bei Reds gerade ist. Und er hat mir halt dann gesagt, nee, ist aktuell nichts da. Und da habe ich mich dazu entschlossen, mit ihm zusammen hier das Ganze ins Leben zu rufen. Und ja, jetzt bin ich hier und präsentiere euch jetzt nicht Rinka King. Ich weiß, alle Fans sind jetzt traurig. Rinka King. Das gibt es leider jetzt nicht mehr. Aber dafür gibt es jetzt Hirsemanns Highlights. Und in selbigen präsentiere euch ich immer wöchentlich meine Highlights seien es von Raw oder SmackDown. Und kommen wir nun eben zu diesem Highlight, und zwar von der aktuellen Raw-Episode. Und dort ist mein Highlight der Main-Event an sich, denn als Build-Up zum Survivor Series Traditional Tag Team Match der Frauen kam es hier natürlich zu einem Showdown zwischen dem Raw-Team und dem SmackDown-Live-Team. Das Ganze war natürlich dann so aufgebaut, dass Alexa Bliss im Ring war mit ein paar Leuten vom Raw-Team und man sah halt eben auf dem Titantron dann Becky Lynch, auch genannt The Man, wie sie Ronda Rousey im Armbar hatte und dann dementsprechend sich Becky Lynch nach dieser Aktion auch auf dem Weg zum Ring machte und dann alleine da stand, aber natürlich im Rücken der Raw-Wrestlerinnen sich die SmackDown-Seite angenähert hat und natürlich dann ein großer Brawl entstand. Kurzzeitig kam auch Ronda Rousey nochmal raus, wollte nochmal helfen, aber ja, SmackDown hat einfach die Überhand gehabt und ja, hat sich dann eben auch durch das Publikum, wie sie auch gekommen sind, wieder verabschiedet und das Ganze endete halt mit Ronda Rousey, die recht böse guckte und einer Becky Lynch, die einfach alles richtig gemacht hat an dem Tag, die oben steht in den Zuschauerring und sich dementsprechend auch feiern lässt und ja, das ganze Build-Up ist halt einfach richtig, richtig toll, muss man an dieser Stelle sagen. Ich finde es gut, dass die Frauen hier wirklich im Main-Event waren, dass danach nichts mehr gekommen ist und ja, ich finde einfach Becky Lynch ist aktuell richtig stark und einfach die ganze Diven-Szene oder Damen-Szene ist echt gut drauf. Ja, genau, und ich hoffe, dass Survivor Series echt ein tolles Match wird. Genau, und das war's auch schon wieder hier mit Hirsemanns Highlights. Ihr hört mich wieder nächste Woche. Ihr könnt mich natürlich auch privat auf Facebook zum Beispiel facebook.com/Hirsemann kontaktieren. Ich starte in Zukunft irgendwie mal wieder was. Aber das erfahrt ihr alles bei Facebook. Ihr könnt mir gerne immer schreiben. Ich schreibe jetzt auch wieder zurück. Nicht so wie 2012, wo ich mal ein paar Jahre Aussetzer hatte. Aber ich bin jetzt wieder da. Und nächste Woche hört ihr mich wieder bei Reds. Und jetzt noch viel Spaß mit Dennis und Nico.